Es geht immer hin und her, immer vor und zurück. Sitz immer drin, fühl mich schwer, immer such ich nur Glück. Immer ruf ich bedrückt nach der rettenden Hand, weil auch der letzte Hoffnungsschimmer angekettet verschwand. Ich nutz den Wohnungstürmer, um das Licht zu beschwören. Das Dunkel hilft mir, um nicht die Sicht zu betören. Wollte nie dazu gehören, doch gehe einsam zugrunde. Eine gefühlte Ewigkeit, zieh jede einzelne Stunde. Denn man heilt diese Wunde, ich weiß nicht mehr weiter. Alle meine Wünsche, ich weiß nicht, was gemeint war. Mein Lächeln wird breiter, um die Leere zu verbergen. Mein Vermächtnis wird heiter, doch verehre den Schergen. Er wird mein Erbe werden, mir bei der großen Tat helfen. Bei meinem Entschweben in diese so anderen Welten. Alles, was wir hier gelten, ist doch kein heller Wert. Mein Krug war niemals voll, jetzt wird er ganz geleert. Zusammen unserer Lust, in dir und in mir, zusammen fliehen wir aus dem Jetzt und Hier. Siedendes Öl fließt kochend durch die Adern, verbrennst innerlich und spürst zitternd dein Atem. Dein Herz und dein Kopf beginnen zu rasen, können es nicht länger erwarten. Wir tanzen zusammen unterm schillernden Mond. Bist du noch hier oder entschwebst du schon? Ergibst du dich mir und dem Band, dann lass los und genieß den Moment. Sieh zu, wie du mich verbrennst, weil du jeden Zentimeter von mir kennst. Du verführst mich jedes Mal aufs Neue in das Land meiner schwebenden Träume. Schwerelos bin ich nur mit dir. Dich berühren, mich in deinen Augen sehen, in dieselbe Richtung führen, an uns glauben, uns verstehen, uns erfahren und begreifen, und zwar mit allen Sinn, weil alle sieben nicht mehr zweifeln werden, wir das Spiel gewinnen. Diese Tiefe will uns verbinden, vielleicht für ein Leben lang, bis wir gemeinsam verschwinden, wenn man das erstreben kann. Wir entschweben dann nach einer tollen Zeit zu zweit, ohne Lügen und Betrügen, weil das schafft Neid und Leid. Unsere Gemeinsamkeit ist das Streben nach Vollendung, keine Kleinigkeit, manch Streit braucht so eine Wendung, bloß keine Verschwendung. Ich will alles genießen, alle Höhen, alle Tiefen, Emotionen, die lang schliefen, will keine Angst erliegen, dass es nicht mit uns klappt, will meine Liebe mit dir leben. Kein stummes Artefakt, hab meinen Wunsch ganz verpackt in eine kleine Geste, knie vor dir nieder, damit ich im Mein und Deinen schwebe.